Liebe Familie von Burak, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Ferhat Kocak und ich bin Antifaschist. Das heißt für mich, dass ich gegen Diskriminierung Anderslebender, Andersliebender, Andersglaubender und Andersdenkender sowie gegen Nationalismus jeglicher Herkunft kämpfe. Es war mir wichtig, dass ich das heute nochmal sage. Ich bin auch Aktivist der Linken, die in Berlin mit SPD und den Grünen regiert. Aber was hat sie denn bis heute für die Aufklärung gemacht? Um es mal im Jargon eines 22-jährigen Neuköllners zu sagen, denn so alt war Burak, als er ermordet wurde. Die Politik hat genauso verkackt wie auch die ermittelnden Behörden. In Neukölln kümmert sie sich lieber um Shisha-Cafés als um Nazi-Terror. Denn wenn die Neuköllner Politik und die ermittelnden Behörden mit derselben Motivation gegen Nazis vorgehen würden, wie gegen große Familien mit ausländischen Wurzeln, dann wäre mit großer Wahrscheinlichkeit der rechte Terror in Neukölln eingedämmt. Dieser Mord an unserem Bruder Burak wäre längst aufgeklärt und er könnte in Friede ruhen. Mit einigen Betroffenen des rechten Terrors in Neukölln fordern wir genau aus diesem Grund einen Untersuchungsausschuss, und ich muss dazu sagen, ich fordere einen öffentlich tagenden Untersuchungsausschuss zum rechten Terror in Neukölln und werden demnächst mit einer Unterschriftenkampagne, einer Petition den Regierenden zeigen, dass wir viele sind. Und dass sie uns nicht erst seit dem verheerenden Fiasko der NSU-Ermittlungen Aufklärung schuldig sind. Denn es geht schon längst nicht mehr nur um die Täter. Es geht um Nazis in der Polizei, beim Landeskriminalamt und dem Verfassungsschutz, die eigentlich mit Steuergeldern dafür bezahlt werden, uns zu schützen, aber dies anscheinend nicht hinbekommen. Und es ist nicht nur ein Gefühl, wie beispielsweise in einer Situation wie: Ich habe in Mathe eine 6 bekommen, weil mein Lehrer ein Nazi ist. Kann natürlich auch vorkommen, aber in der Regel, das ist zumindest meine Erfahrung, ist das nicht der Grund für eine 6 in Mathe. Es gibt zahlreiche Beweise und Enthüllungen von Journalistinnen, und dazu muss ich sagen, leider von Journalistinnen, zu Nazi-Strukturen und Behörden, denen die Politik bis heute nicht nachgegangen ist. Ich sage nur kürzlich, ein Hitlergruß auf dem Diensthandy eines LKA-Beamten, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Deshalb lasst uns gemeinsam einen Untersuchungsausschuss fordern, um zu verstehen, was läuft nicht nur schief, sondern was läuft bei den Ermittlungen zum Mord an unserem Bruder Burak schräg, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist unser Recht. Aber ich möchte heute nicht nur über das Versagen der Politik und der Behörden sprechen, sondern einige Sätze auch zu meinem Bruder Burak an euch richten, ohne ihn je persönlich gekannt zu haben. Er war 22. Und wie jeder 22-Jährige hat er auch bis zu seiner Ermordung einiges erlebt, was uns verbindet. Er ist bestimmt schon mal ins KDW gegangen mit seinen Freunden und musste erleben, wie die Sicherheitsleute ihnen folgten, bis sie wieder raus aus dem Gebäude waren. Burak wurde bestimmt auch schon mal von der Polizei in voller Montur mit Schutzweste und Waffen im Anschlag kontrolliert, weil er so aussah, wie halt ein Neuköllner aussieht, mit Wurzeln aus einem anderen Land. Ob er dann auch zu Boden geworfen wurde und ihm Handschellen angelegt wurden, weil er diese Kontrolle als rassistisch und als Racial Profiling benannt hat und sich das nicht gefallen lassen wollte, weiß ich nicht. Aber ein Trauma hat man davon schon und einen Hass auf die Menschen, die vom Staat dafür bezahlt werden, dich zu schützen, auch. Genau diese sehen aber in uns erst einmal einen Beschuldigten, wie zahlreiche Statistiken es uns zeigen. Nicht umsonst wurde bei meinem Bruder Burak auch sehr schnell in Richtung Jugendkriminalität ermittelt, und auch bei den NSU-Morden wurde jahrelang entweder in Richtung türkischer, kurdischer Konflikt oder Drogen- und Ausländerkriminalität ermittelt. Dass Nazis auch Terror verüben könnten, ist ja undenkbar. Sie haben ja auch nicht das Leben von Millionen Andersdenkender, Andersglaubender, Andersliebender und Anderslebender auf dem Gewissen. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es und gibt es weiterhin in diesem Land, dass sich unsere Eltern und Großeltern als neue Heimat ausgesucht haben, Opfer rechter Naziterroristen. Und auch ein Christchurch ist hier möglich. Das ist eine Schande. Die NSU-Morde sind eine Schande. Die Ermordung von meinem Bruder Burak ist eine Schande. Und dass Politik und Ermittlungen dabei versagen, ist noch mehr eine Schande, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Bruder Burak hat bestimmt auch erlebt, was für ein Gefühl der Zugehörigkeit man hat, wenn man hunderte Bewerbungen schreibt, um einen Ausbildungsplatz oder einen Job zu bekommen, und gefühlt 99% noch nicht mal eine Absage schicken, da diese Unternehmer sich denken, dass Alis, Buraks oder Mohammeds eh schon wissen, dass sie diesen Job nicht bekommen werden. Und auch bei der Wohnungssuche ist der Name Burak, Ali oder Mohammed nicht vom Vorteil. Und das kommt zur eh schon schwierigen Wohnungssituation hinzu. Das sind nur einige Beispiele, die mich und viele andere mit meinem Bruder Budat verbinden. Und auch diese Kämpfe müssen wir führen, liebe Freundinnen und Freunde. Jedoch hat Budak eines geschafft, was nicht viele schaffen. Budak hat es geschafft, dass Menschen unterschiedlichster Wurzeln zusammenkommen, um sich für das Richtige und gegen Ungerechtigkeit einzusetzen. Solidarisch. Er hat es geschafft, dass Menschen sich mit dem Problem hier auseinandersetzen und nicht tausende Kilometer entfernte Politik ihr Leben mehr beeinflusst als das, was vor der eigenen Haustür, im eigenen Zuhause, in Neukölln, in Berlin passiert. Wir lassen uns nicht teilen, weder von der Politik tausende Kilometer entfernt, noch von der Politik hier. Denn wir sind hier zu Hause und wir sind mehr und wir sind unteilbar. Egal ob Moslem, Jude, Christ oder Atheist, egal ob Alevite oder Sunnite, egal ob deutsche, türkische oder kurdische Wurzeln, egal ob schon immer hier gelebt, Gastarbeiterkind oder Geflüchteter vor Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung. Wir sitzen alle im selben Boot und Budak hat es geschafft, dass wir in diesem Boot versuchen, zusammen vorwärts zu kommen und nicht gegeneinander zu paddeln. Möge seine Ermordung uns ein Zeichen sein, in unserem Leben ist kein Platz für Hass. Ruhe in Frieden, Bruder Budak, wir sehen uns auf der anderen Seite und dann berichten wir dir, wie Liebe über Hass gewinnen wird. Vielen Dank.